talk, you're the wrong way off the ledge. Let me help you hold the clock against your head. Let me help you talk, the rope around your neck. Let me help you talk, you're the wrong way off the ledge. Let me help you hold the clock against your head. Let me help you take the wings on your head. You're the blind fuck. Fall. There's a horse, there's a dog, there's a man, and there's a frog. How do you tell which is which? Well, don't ask me, son of a bitch. Put you through today. I just can't. around, get drunk, get into fights in people's eyes. We have no rights to our town. Back home, my mind pure stone, with no money but a bone. He built us a home, a place to be condemned in authority's eyes. So full of faith, had it shut at it. Never a fight nor a noise. If you could only see, just open your eyes, just how blind you can be. grave in a black house. Sie gibt die Atmosphäre auf und schaltet die Computer aus. Die erste Fehlinformation verursacht dann die erste Kettenreaktion. Der Seismokopf schlägt auf und zeigt uns das Problem, doch die Gezeiten sind dran schuld. Gezeiten sind dran schuld. Der Wissenschaftler hat's gesehen, er rätselt um das Phänomen und bittet um Geduld. Bittet um Geduld. Geduld. Indessen kämpft man weiter um sprossenlanger Leiter von der Hierarchie, von der Hierarchie. Doch wenn man nicht dicht aufpasst, den Augenwinkel aufmacht, dann kämpft man nur nicht. Alarmsignal, die Sonne brennt, heißer als man sie kennt. Alarmsignal, die Steppe weht, die Luft vibriert, die Wüste lebt. Die Sonne steht seit 198 Stunden regungslos auf 3 Uhr nachmittags. 3 Uhr nachmittags. Junge Mädchen, ältere Frauen, die Blässe wacht, sie werden braun, denn das ist angesagt. Das ist angesagt. Die Schönheitsindustrie stellt sich ganz bitterlein auf sie und jeder sucht nach dem Gewinn. Sucht nach dem Gewinn. Alles ist ganz easy, alles ist ganz happy, denn das Wetter ist so schön. Magnetfelder, die bauen auf und bauen ab und machen schlapp, das macht uns ganz nervös. Manche ganz nervös. Die Elektronik spinnt, die Zeit verrennt. Probleme ungelöst, Probleme ungelöst. Die Luft wird immer dünner, die Hitze immer schlimmer, jeder gibt dem anderen Schuld. Gib dem anderen Schuld. Der Wissenschaftler rätselt noch und rätselt noch und rätselt noch und bittet um Geduld. Alarmsignal, die Sonne brennt, heißer als man sie kennt. Alarmsignal, die Steppe bebt, die Luft vibriert, die Wüste lebt. No, I've never felt like this before. but must come and gone again. And the wildcats roam in among the tombs and graves, and flickering when near the cross in Jesus saves. And the headlights like flies, and the crowds in the streets, children dressed in rags, begging at our feet. And we crawl back to our room with our heads spinning round. We just lay in the dark and didn't dare make a sound. Whispers storm into our hearts, lay down between us. glad to see you well. Overcome them completely silent now with heaven's help. You cast your demons out. And not to pull your halo down around your neck and tug you off your cloud. But I'm more than just a little curious how you're planning to go about making your amends. Choke you now.